Tiede ist Kultur, Tiede ist musikalische Vielfalt, Tiede ist Hamburg. Tiede, immer anders. Hallo, ich bin Lasse und Tiede 96.0 finde ich klasse. Ich höre Tiede, weil bei Tiede für jeden was dabei ist. Hallo, mein Name ist Linda und ich höre Tiede, weil Tiede ist auch was für Kinder. Ich mag Tiede, weil sie Mozart und Iron Maiden spielen. Hallo, ich bin Mats und ich höre Tiede gerne, weil es hier keine Werbung gibt. Tiede ist zum Hören, Sehen und Schmecken. Pardon, mitmachen. Denn auf Tiede 96.0 und Tiede TV macht ihr das Programm. Mehr Infos unter www.tiedenet.de. Tiede 96.0, live aus den Studios vom Mediencampus an der Uferstraße. Boa noite, gente. Aqui é Rádio Mama Terra. Um programa de rádio cultural em brasileiro e alemão, português e alemão. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Heute habe ich zu Gast vier Personen im Studio, die etwas alle gemeinsam zu tun haben mit einem musikalischen Event in der Fabrik am 19. Mai. Der Event steht im Kontext des internationalen Treffens Capoeira 10, organisiert von der Capoeira-Schule Meia Lua in Terra. Ja, ich begrüße euch alle ganz herzlich hier im Studio. Beki am Mikrofon, die deutsche Stimme ist Ortrun Gutke und die portugiesische Übersetzung macht Beki Zaube von Gafieira Universal. Richtig, hallo Leute. Boa noite. Agora tem que falar só português. Okay, fala só um pouquinho sobre esse evento. Tá bom, no dia 19 de maio, agora em 10 dias já, vamos apresentar em participação com a Escola de Capoeira Meia Lua Inteira, um evento que se chama Capoeira 10, com três bandas, uma do Brasil, direto de São Paulo, que lançou o novo disco deles, da Lua e Mestre Marão, que se chama Samba de Roda. Eles vão apresentar o CD aqui. Depois vem a banda Estéreo Mangangá, que é a banda do Joel Dias, que é o contramestre de capoeira desse evento Capoeira 10. E a banda Humanos, daqui de Hamburgo, com Thor, vão se apresentar também. Sim. Also, zu Gast im Studio sind die, also in das Capoeira, der Event wird ja, wie gesagt, in der Fabrik stattfinden. Und es werden drei Live-Gruppen spielen. Und zwar die Gruppe Dalua e Mestre Maurão, Stereo Manganga und Humanos. Und plus zusätzlich gibt es auch noch, wenn es dann immer noch nicht reicht oder dann erst richtig losgeht, gibt es noch drei DJs. Und zwar DJ Regis. DJ Regis, ja, Regis, aus Wien. DJ Derry aus Rennes. Genau, Brasilianer, der aber zurzeit in Frankreich lebt und hierher kommt für das Event. Und DJ Dene, eine Deutsch-Afrikanerin aus Hamburg hier. Wow, und jetzt möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen. Fange ich an mit Mestre Maurão. Herzlich willkommen. Aqui, fala um pouquinho. Fala. Okay. Bem-vindo. Oh, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, um prazer conversar com vocês. Obrigada. E, also, hat sich ganz herzlich bedankt, dass er hier im Studio ist. Und die richtige, wirkliche Attraktion, die wir hier bieten können, ist, dass wir heute seine neue CD vorstellen können. Und zwar, die er gemeinsam gemacht hat mit Dalua. Und das wird eine ganz tolle, fantastische Sache. Talvez você, Mestre Marão, pode contar alguma coisa sobre Dalua, que infelizmente hoje ainda não pode ser aqui. Mas você, como companheiro dele, pode falar alguma coisa sobre ele. Ok, é um prazer. Dalua é um amigo de infância. Nos conhecemos através da capoeira, ainda criança, no Brasil. E ao longo do tempo ele foi desenvolvendo interesse pela música e começa a fazer um trabalho com a percussão e hoje se tornou um dos maiores percussionistas no Brasil e desenvolve um trabalho também com uma banda que chama Lado da Lua. E após os ensaios dessa banda Lado da Lua, nós fazíamos essa brincadeira com samba de roda, daí surge a ideia de gravar o primeiro disco para registrar essas. Ok, ich versuche mich jetzt doch mal in Deutsch. Also, Mestre Marão hat jetzt ein bisschen etwas zu Dalua erzählt, mit dem er ja zusammen diese CD gemacht hat, Samba de Roda, denn Dalua ist heute noch nicht in Deutschland. Sie kennen sich schon sehr lange aus Kindheitszeiten noch, haben schon immer Musik zusammen gemacht und viel Capoeira vor allem auch und haben eben über die Jahre hinweg sich entwickelt und haben den Samba de Roda mit einfließen lassen in ihre Musik. Dalua seinen Schwerpunkt der Percussion, ganz extrem, er ist einer der größten Percussionisten aus Brasilien. Und zusammen haben sie eben dieses Doppelalbum jetzt rausgebracht, aus dem wir dann ganz bald auch was hören werden. Ja, ich denke, wir fangen gleich mal an, ein bisschen Musik einzuspielen. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Am Mikrofon Ortrun Gutke. E dona da casa, me dê seu salão pra vadiar. E dona da casa, me dê seu salão pra vadiar. E dona da casa, me dê seu salão pra vadiar. E dona da casa, me dê seu salão pra vadiar. E dona da casa, me dê seu salão pra vadiar. Ô, dona da casa, me dê seu salão pra vadiar. Me dê seu salão pra vadear. E dona da casa, me dê seu badea, tô badeando. Eu vi a tua na areia. Vou badea, badea, tô badeando. Eu vi a tua na areia. Vou badea, badea, tô badeando. Eu vi a tua na areia. Vou badea, badea, tô badeando. Badea, badea, tô badeando. Eu vi a tua na areia. Badea, badea, tô badeando. Eu vi a tua na areia. Badea, badea, tô badeando. Eu vi a tua na areia. Badea, badea, vou badear. Eu vi a tua na areia. Badea, badea, tô badeando. Eu vi a tua na areia. Badea, badea, tô badeando. Eu vi a tua na areia. Samba de caboclo, é viola e ganzá. Samba de caboclo, é viola e ganzá. Bati na mão. Quem quiser bate na mão. Que é viola e ganzá, samba de caboclo, que é viola e ganzá, bati na mão. Quem quiser bate na mão. Quem quiser bate na mão. Quem quiser bate na mão. Quem quiser bate na mão. Quem quiser bate na mão. Quem quiser bate na mão. Samba de caboclo, que é viola e ganzá, samba de caboclo, que é viola e ganzá, bati na mão. Quem quiser bate na mão. Quem quiser bate na mão. Quem quiser bate na mão. Quem quiser bate na mão. Que é viola e ganzá, samba de caboclo, viola e ganzá, bati na mão. Vou bati na mão. Bati na mão. Vou bati na mão. Bati na mão. Bati na mão. Bati na mão. Samba de caboclo, viola e ganzá, samba de caboclo, que é viola e ganzá, bati na mão. Vou bati na mão. Bati na mão. Samba de Ró von Mestre Mauron und La Dalula. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Ja, hallo, hier ist nochmal wieder Becky. Und zwar war das jetzt das erste Stück dieses Doppelalbums, und zwar von der zweiten CD. Essa, ich werde jetzt auf Portugiesisch nochmal kurz übersetzen. Essa CD tem dois CDs. E essa foi a primeira canção do segundo CD, que é o Samba de Roda original, tradicional. Also das war die zweite CD, der erste Titel davon, was eine traditionelle Samba de Roda zeigt. Warum gibt es denn zwei CDs? Was ist der Grund dafür? Por que tem duas CDs? Primeiramente, a primeira ideia era fazer um registro, na verdade, desse samba de roda original, tradicional. E durante as gravações no estúdio, começa a surgir a ideia de, através da Lua e do Guilherme Chiapeta, que é o outro produtor que trabalha com a gente nesse CD, em fazer inovações e criações em cima da mesma base do CD tradicional, das músicas tradicionais, com introduções de acordeon, piano, experimentos, né? Então é isso. Das ist ja sehr interessant. Also das eine sind Samba, das sind Stücke, die original sind, traditionelle Stücke, und die zweite CD habt ihr jetzt gemacht, also experimentierfreudiger gewesen und neue Kreationen geschaffen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also die Idee kommt daher, dass sie einfach das festhalten wollten und aufnehmen wollten, eben Samba de Roda, weil es ein großer Bestandteil der Kultur eben auch ist. Und haben dann während der Aufnahmen im Studio mit dem zweiten Produzenten Guilherme Chiapeta, mit dem zusammen haben sie es aufgenommen, und während der Aufnahmen merkten sie halt, dass es anfängt zu jucken, dass sie kreativ da noch was einbauen möchten und das gerne verändern möchten, und eben auch über Dalua, der sehr viel mit Percussion arbeitet. Und so kam dann das Klavier dazu, das Akkordeon dazu, und es hat sich verändert, und da entstand dann die andere CD. Genau. Dann hören wir doch da mal rein in die zweite CD, Samba de Caboclo. Thank you. Samba de caboclo é viola e ganzá. Samba de caboclo é viola e ganzá. Bati na mão, ou bati na mão. Bati na mão, ou bati na mão. Bati na mão. Samba de caboclo é viola e ganzá. Samba de caboclo é viola e ganzá. Bati na mão, ou bati na mão. E bati na mão. Bati na mão, vou bater na mão, vou bater na mão. Bata na mão, bata na mão, bata na mão. Bate que bate que bate na mão, bate que bate que bate na mão. Bate na mão. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Am Mikrofon ist die deutsche Stimme von Radio Mama Terra, Ortrun Rutke. E na voz portuguesa é a alemã, Rebeca. Duas línguas, né? Uma confusão cada vez, né? Ja, eine riesen Konfusion, Verwirrung hier. Am Ende sprechen wir alle. Ja, am Ende, das, ich kenne das schon, weil ich bin, meistens mache ich die Technik und stelle die Fragen und dann merke ich selber, dass ich dann doch von hier nach da schwanke und ein bisschen durcheinander gehe. Macht nichts. Kauderwelsch. Kauderwelsch. Trotzdem freue ich mich ganz herzlich, dass ihr alle ins Studio gekommen seid. Rebecca Zaubel, Mestre Mauraum, João Dias und Thor. Genau, jetzt kommen wir zu Thor. Thor ist nämlich ein Musiker aus der Gruppe Humanus und er wird auch spielen bei dem Riesen-Event am 19. In der Fabrik. Und zwar werden dort auftreten Dalua e Mestre Morin, Stereo Manganga und eben Humanus. Ja, Thor, erzähl etwas über deine Situation. Also zuerst boa tarde, moin moin. Okay, wir sind ja hier in Hamburg. Ne, meine Situation, ja, also ich bin auf jeden Fall total froh, mit den Leuten hier den Auftritt zu machen in der Fabrik. Muss mich auch mal bei Mama Ter bedanken, dass wir hier unser Interview führen können. Ne? Und das wird auf jeden Fall super. Ein tolles Event. Humanus selbst, die Band, ist halt ein Projekt, das sehr vielfältig ist, sehr gemischt. Wir machen halt, ich nenne das Intertraditional Hip-Hop. Das ist eine Hip-Hop-Richtung, die viele traditionelle Stile mit einbringt. Auch brasilianische Wurzeln haben. So wie ich auch brasilianische Wurzeln habe. Meine Mutter kommt aus Brasilien. Steht für Positivität, für einen ganz anderen Vibe im Hip-Hop, weil viel wird Hip-Hop ja derzeit mit Gangster-Rap und so verbunden. Und ich will halt was Positives, Authentisches auf die Bühne bringen. Então, vou tentar traduzir. O Thor agradece muito que ele pode ser aqui e se representar, ou representar a banda dele, que se chama Humanos e que é um projeto muito, variado e ele mesmo falou que o estilo dele é intro-traditional hip-hop. Intro-traditional hip-hop. Intro-traditional hip-hop. Eu falo português, não inglês. que ele quer dizer é que no hip-hop tem o estilo mais comum, é muito pesado, gangster rap, como ele falou. E ele gostaria de fazer mais, mais positivo, mostra outra realidade também, né? Assim, claro, que é outra realidade em que ele, nós vivemos aqui e de onde vem o hip-hop daqui. E também é uma mistura de culturas, como ele é misturado com brasileiro também, que a mãe é brasileira dele. E... Sim, ele quer ser muito positivo com o projeto dele que se chama Humanos. Ja, wollen wir mal ein Stück einspielen von dir? Wie heißt das Stück? Das Stück heißt, so wie auch die Band, Humanos. Ah, Humanos, okay. Genau, und spricht über die Philosophie auch der Band. Mal schauen. Alright. Geschäftlich, sondern was echtes, menschlich, tief, tief in seelische Nächte. Liebe ist mächtig, viele sind mächtig. Manchmal ist heftig, richtig Leben, Practice, Practice. Brauch dich, damit jemand Checks kriegt. Mensch, kämpf, kämpf, für dein Recht zerbrech nicht. Brech nicht an den Händen und ist klar eine Technik. Fällst du, du, du, Mann, halt mal Pech, Kid. Leben ist dreckig und Karma effective. Alle sind schneller, erfolgreicher, du schleppst dich. Junge, Schritt für Schritt, mit Herz, Glauben und Soul. Du bist ein Mensch mit nem Herz, denn Glauben dich stärkt. Gottes größtes Werk, du verstehst Hass und Schmerz. Wenn irgendwas dich nähert, plop, plop, in die Air. Put your hands up, plop, put your hands up, plop. Humanos, rip, rip, rip, rip it out. Humanos, rip, rip, rip, rip it out. Humanos, rip, rip, rip, rip it out. Humanos, rip, rip, go. Humanos, wir sind die Kannibale, ich das besessen Top-Position, deine bis ja Asylant landen am Elbstrand, Hissen fahren, Rückkolonisation, Saplan, Max an. Humanos, jeder wird sexy. Kommst du bei Heels oder Vintage wie Messi? Fetch Limousine oder Tutu in einem Taxi? River Cola oder trinkst eine Pepsi? Reiß die Kleider vom Leib, Magen fummelt der Reis. Heiß, natürliche Vibe, lass es vereinen. Man kann die Angst sehen, trotz GBS weiß keiner, wo es lang geht. Werd euch an die Hand nehmen, an Land gehen, Deutschland in einen Run nehmen. Bam, bam, bam, bam, Fuß, weil ich's kann, weil ich's lieb, weil ich kämpf. Nur diese Chance, den Beton mit Besten sprengt. Boom, boom, bang, mich niemals aufgeb. An meine Kollegen denk und zu den Armen. Wenn meine Seele brennt. Du bist ein Mensch mit nem Herz, der um dich stärkt. Gottes größtes Werk, du verstehst Hass und Schmerz. Wenn irgendwas dich nähert, plop, plop, in die Air. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon Ortrun Gutke. Becky. Ja, das war jetzt Humanos und auch das Stück Humanos, eine Hamburger Band mit dem Bandleader oder auch Initiator der Band Thor, der auch heute hier ist. Das Ganze gibt es zu hören am 19.05. in der Fabrik. Ab 20 Uhr sind die Türen geöffnet und es wird eben Humanos spielen, Stere Manganga und Da Lua und Meshmaron. Ja, Thor, das ist das deine erste CD, die du auf den Markt gebracht hast, oder? Genau, also es ist die erste CD auf jeden Fall aus diesem Projekt. Das war auch kurz, 2009 habe ich angefangen, nochmal neu angefangen mit der Musik auch. Und da bin ich direkt aus Brasilien gekommen und habe gleich diese Influences einfach benutzt, um die neue CD zu machen. Also es ist auf jeden Fall eine der Auskopplungen der CD, Humanus. Aber wir sind schon an einem neuen Album auch dran, das bald rauskommen wird und auch mit ein paar neuen Videoclips. Und aber ein Videoclip gibt es schon auf jeden Fall, von dem neuen Album gibt es schon im Internet zu sehen. Das ist Hey Mama von Humanus. Genau, das habe ich mir heute gerade angeschaut. Ich wollte ein bisschen Informationen über dich haben. Aha. Ja, und zum 13. Mai, zum Muttertag, alle Ehre. Ein tolles Video, gefällt mir unglaublich toll. Und ich habe sogar einige Personen dort wiedererkannt, die dort mitgemacht haben. Agora a versão português. Isso é o CD, primeiro disco que ele lançou, mas porque ele recomeçou de novo, recomeçou a música em 2009, quando ele voltou do Brasil para cá e pegou logo todas as influências do Brasil e surgiu esse CD que é bem misturado de dos ritmos brasileiros junto com hip hop, com música eletrônica também. E ele falou agora que ele já está trabalhando num novo disco, que quando vai sair desse ano... Ainda desse ano. Né? Ainda nesse ano vai sair o próximo disco já, e também com mais vídeos. Um vídeo já temos agora, já dá para ver na internet, que se chama Hey Mama. E a outro, hoje... viu esse vídeo e está apaixonado para esse vídeo, que fala sobre... é um grande agradecimento das mães. E agora, no dia 13, é dia das mães também. Isso vai muito bem juntos. Also ich persönlich bin ja auch Mutter. Ich meine, ich habe nicht so viel zu tun mit Muttertag, so ganz persönlich. Aber die Musik, der Text ist einfach... fantastisch. Die ganze Abfolge der Szene ist toll. Kann ich noch eine kleine Werbung machen? Ja, natürlich. Genau, wir haben eine kleine Aktion auf unserer Facebook-Seite von Humanus. Das ist für den Muttertag auch. Schaut einfach mal auf die Facebook-Seite, also Humanus, U-M-A-N-O-S eingeben. Und da steht alles drin und da kann man auch was Tolles gewinnen. Schönes Shirt von Humanus und auch eine schöne Tasche. Und natürlich geht es um die Mamas, ne? Im Endeffekt. Der Muttertag. Ja, wir können jetzt vielleicht weitergehen zu der dritten Band, Stereo Mangangá. Podemos agora avançar para a banda, para a terceira banda que vai se apresentar no dia 19 de maio, agora na Fabrique, que se chama Stereo Mangangá, com Joel Dias, que está aqui e agora pode falar alguma coisa sobre a banda dele. Boa noite, primeiro. É, o Stereo Mangangá surge com a capoeira, né? É uma influência que eu tenho com a capoeira, o nome já de estudo, Stereo Mangangá, né? Vem do Besouro Mangangá, e que foi um grande capoeirista. Ja, Stereo Mangangá kommt auch, also das merkt man schon am Namen, aber auch die Bandgeschichte kommt aus der Capoeira-Szene. Joel ist selber Kontramestre der Capoeira. Der Name kommt von Besouro Preto, ne, der ein ganz bekannter Kämpfer in Brasilien auch war. Ja, e como surge aqui a ideia do Stereo Mangangá, eu sempre, há muito tempo que eu venho trabalhando com a música, ligado à música no Brasil. Eu trabalhei para Chico Sainz, né? Fui hold do Chico Sainz e aquela coisa sempre me balançou, a vontade de fazer música, de cantar. E nesse tempo eu já fazia capoeira e foi só uma filtração do desejo mesmo. Chegou aqui e comecei a escrever, né? Já no Brasil já escrevia, tinha algumas letras. E a gente vem trabalhando essas letras e arranjando elas com o nosso maestro Mor. Ja, also er hat schon in Brasilien begonnen, Musik zu machen, Texte zu schreiben. Musik zu machen noch eher weniger, aber doch, in seinem Kopf war es schon da, weil er damals auch für die Band Chico Science gearbeitet hat. Ja, und immer im engen Kontakt mit Musik war, auch mit Capoeira. Und so sich diese Mischung zusammengeschlossen hat und ja, dann hier in Deutschland angekommen, fing er an, Texte zu schreiben und mit seiner Band und eben Jonas Mu zu arrangieren und Musik zu schreiben. Ich sehe hier gerade auf unserer Liste, es sind ja in der Gruppe sind dabei Jonas Mu, Jesse Gomez, Afonso Correa, Sergio Gil und Fernando Moreira. Ich glaube, es sind alles Capoeiristas, ne? Oder? Fast. Quasi. Quasi. Quase todos, né? Envolvidos com a capoeira. Eu acho que para você ser capoeirista, você não precisa nem sempre dar as pernadas, mas está ligado, envolvido com ela, com a cultura. Sind alles Musiker aus Brasilien, die alle in Deutschland leben, außer Afonso, ne? Afonso lebt in Dänemark, ne? Lebt jetzt in Dänemark, ja. Da auch mal in Deutschland gelebt. Ja, aber es sind alles Exil-Brasilianer, wenn man das so sagen darf. und so wie ich das verstanden habe, in der Zeit, in der ich Kontakt hatte mit den Bandmitgliedern, ist das auch so eine Art Heimathafen für die, dass sie mit ihrer Band eben ihre Wurzeln und ihre Gefühle ausdrücken können und das eben weiterleben lassen können. Eu desejo também de fazer uma música diferente do que a comercial, que é a mais conhecida, né? Porque pouca gente na Europa conhece a qualidade musical que existe no Brasil, a variedade de música, e a gente tenta trabalhar isso, né? Mostrar um outro lado do Brasil e pegando a nossa influência também atual, o hip-hop, o dancehall, tudo isso está aí dentro do nosso plano, do nosso paquete. Also in seinem Paket, wie er sagt, dem Musikpaket von Stereo Manganga, versucht er auch wirklich die große Vielfalt der brasilianischen Musik wiederzugeben und eben nicht dieses kommerzielle Mainstream-Brasilien-Schakalaka rüberzubringen, sondern, das war jetzt meine Interpretation, sondern eben die traditionellen Rhythmen mit reinzubringen, die unglaublich viele gibt es davon in Brasilien und das versucht eben Stereo Manganga zu zeigen, mischt es sowohl aber auch mit Hip-Hop, Dancehall, Reggae, es ist schon auch moderne Einflüsse mit dabei. Ja, hören wir mal rein in eine Musik von Thor von der Gruppe Humanos. Oh, da ist irgendwas falsch auf der CD und jetzt haben wir kein Problem, aber wir spielen dann einfach eine Musik vom Mestre Mauron. Samba Dio. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Und zu Gast im Studio sind Thor, Mestre Mauron, Becky Zaubel und Joel Diaz. Joel, du hast Capoeira, du spielst einmal in der Band Stereo Manganga und du hast auch Capoeira 10 organisiert. Exato. É, primeiramente, deve estar perguntando, ah, cadê a música do Stereo Manganga? Né? O povo deve perguntar, cadê o Stereo Manganga? Bem, isso é um projeto nosso novo, né? Quer dizer, não tão novo, mas é uma ideia que a gente está trabalhando ela. Estamos em estúdio também, trabalhando algumas músicas. Esperamos que esse ano vai sair o CD do Stereo Manganga. O povo... Vai ser uma surpresa, né? Also ich bin schon richtig drauf gespannt. Joel hat gerade gesagt, also es wird eine wirkliche Überraschung. Deswegen spielen wir heute keine Musik von Ihnen ein. Also es ist, ist noch, ne? Ja, es ist noch ein recht frisches, nicht ganz frisches, aber doch noch ein recht frisches Projekt, an dem gearbeitet wird noch und geschraubt und gedreht wird. Und wir hoffen alle, dass dieses Jahr das noch rauskommt. Die stecken eben mitten in der Produktion, deswegen ist hier jetzt noch nichts. Und es bleibt die Überraschung. Genau. 19. Mai. Mai, Fabrik. In der Fabrik. Exatamente. Ab 20 Uhr. Junto com essa galera que, né, que eu queria falar pessoalmente do trabalho do samba de roda, da Lua e o Mestre Maurão, que é através da capoeira que isso aqui tudo acontece, né? As pessoas às vezes não sabem de onde veio a origem ou... Como é que se dá essa ligação em tudo isso? Ja, er möchte nochmal auf der Lua und Mestre Maurão eingehen, die ja ihre CD auch präsentieren werden, denn dieses ganze Event kommt eigentlich überhaupt nur zustande durch die große Verbindung, die Capoeira mit sich bringt. Und das sehen die Leute oft gar nicht dahinter. Die sehen eben, es kommt ein Konzert, aber woher, wie genau? Und das möchte Joel eben hier nochmal jetzt besonders erwähnen, dass er selber lange schon mit der Capoeira verbunden ist, da Lua Mestre Maurão ebenfalls und darüber sich eben das Ganze jetzt so weit entwickelt hat, dass dieser Workshop stattfindet und dieses große Konzert dazu. Wo findet der Workshop statt? Der Workshop stattfindet bei der na Halle da Killerstraße. Ah, ne? Okay. E a gente vai estar lá a partir do dia 17. Uhum. E você tem um site de internet para... Sim, temos o nosso capoeirahamburgo.de, né? E lá tem todas as informações, horários, teremos aula para as crianças, teremos aula de dança e tudo isso pode ser feito extra, você não precisa fazer o workshop inteiro, quem não é capoeirista, né? Okay, also er sagt jetzt zu dem Workshop, der schon am 17. Mai beginnen wird hier in Hamburg. Alle Informationen dazu findet man auf capoeirahamburg.de, alles in einem Wort geschrieben. Da steht drauf, welche Kurse wann stattfinden. Es gibt auch Tanzkurse, es gibt auch Kurse für Kinder und man kann alles auch separat buchen und muss nicht an dem ganzen Workshop teilnehmen. Deswegen bietet es sich eben auch für Neulinge an, die vielleicht gar nicht unbedingt was mit Capoeira zu tun haben, aber gerne mal tanzen möchten oder das Kind mal zum Schnuppern vorbeibringen möchten. capoeirahamburg.de, alles zusammengeschrieben. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Und ich möchte gerne jetzt noch ein Stück von Thor einspielen. Thor, welche Musik, wie heißt das Stück? Ja, das Stück ist halt zu unserem Video Humanus. Hey Mama. Mama. Genau. Meine Welt ist gewachsen, wie endlich 18. Träume ziehen wie Favelas Drachen. Für die Schwachen, für die Starken muss ich erwachen. Auch wenn's weh tut, lachen. Auch wenn's tief blutet, schaffen. Kreieren, respektieren, wenn man mich wie Tier angafft. Hab halt keine Patte für Armani und Bass. Doch meine Mami, die sagt, aus dir wird schon was. Armory von Gott, Orishas die Kraft. Harmonien aus der Ferne fusionieren mit Sternen. Engel schwingen, streifen sanft das Herz. Up, up, auf die Skyline will endlich frei sein. Up, up, geh täglich, Gebet stetig für meine Peeps. Das Geld fehlt, quält mich. Records spinnen mit diesem Track. Leb ewig, rewind. Vertraut auf Mama, denn die lässt euch nie allein. Mama, Mama ist in den Workaholic voller Schmerz. Man sagte, sie sei nichts wert, ihr hattet es so schwer. Hör hin, die wahre Maß im Wind. Sie ist der gütige Blick deiner Freundin, die dir die Liebe bringt. Tief in dir drin, der Frieden im Krieg. Die Antwort ohne Sprache, Umarmung, Wärme, dieser Beat. Sie ist die Prophecy, Erlöserin, sie teilt eins mit zehn. Ich nenne sie gütig, denn sie opfert ihr Leben. In dir fließt ihr Blut, könnte es ein größeres Opfer geben? Über allen Müttern dieser Welt, göttlicher Segen. Denn sie tragen dich aus mit Schmerzen, Wehen, zu Not auf einem Baum in Überflutungen, Regen. Du bist mit Liebe gemacht und wenn das Fieber dich packt, legt sie sanft eine Hand auf deine Stirn in der Nacht. Mutter Erde, jeden Schritt verdanke ich dir. Also muss ich lernen, dich zu respektieren. Alles aus dir. Mama, nimm mich in den Arm. Halt mich fest und warm. Gib mir Kraft an Tagen, die so hart sind, hart. Nimm mich in den Arm. Halt mich fest und warm. Ich weiß, du hattest Angst um mich, ich weiß. Die Welt dreht sich so schnell im Kreis. Du hattest Angst, ich weiß. Wolltest nicht, dass ich mich in ihr verliere. Oh Mama, was macht die Welt mit mir? Hab sie mir auf dein Herz vorgestellt. Ich brauch dich jetzt, denn alles fehlt. Ich bräuchte Rat von dir. Es gibt so vieles hier, das mir fehlt. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, mit einem Lied, das da heißt Hey Mama von der Gruppe Humanus. Ja, Thor, magst du noch einmal ganz kurz vielleicht das was dazu sagen zu Hey Mama? Vielleicht hat es jemand noch nicht mitbekommen, Sonntag. Genau, am Sonntag haben wir eine kleine Aktion, weil dieses Lied ist ja auch geschrieben für die Mamas auf der ganzen Welt, einfach um die zu ehren. Und am Sonntag ist ja ein ganz besonderer Tag, da ist der Muttertag. Und dafür haben wir eine kleine Aktion auf Facebook, einfach auf die Humanus-Page. Like die dann und dann werdet ihr sehen, das ist eine ganz einfache Beschreibung, was man machen kann. Und man kann ganz tolle Sachen gewinnen, Shirts und auch tolle Taschen von der Band Humanus, die sind auch so gebrandet. Und ja, und dann müsst ihr euch noch was Schönes ausdenken, was ihr eurer Mama natürlich sagen wollt. Oder ein schönes Bild darauf posten. Aber das seht ihr alles auf der Seite. Schaut auf jeden Fall vorbei. Sim, isso foi a informação. Para o domingo que vem, que ele tem uma ação para as mães aqui em Hamburgo, que eles podem participar numa Verlosung. Agora nem sei a palavra em português. Sorteio. Sorteio, isso, desculpa. E isso vai ter na página de Facebook de Humanus. Humanus se escreve com U. E o Joel, ele está tremendo quase, quer falar mais uma coisa. Eu falo demais, sempre quero falar. Queria falar do nome, né, do evento Capoeira 10, e que muita gente não sabe por que é Capoeira 10. Capoeira 10. Capoeira 10, 20, 30. Capoeira 10 foi uma realização assim, do meu 10 anos, né, que fez que eu estava aqui. E aí pensei em colocar o nome do evento Capoeira 10. E Capoeira 10 é tudo que é bom. Uma coisa que é legal no Brasil é 10. Ja, Joel wollte das noch gerne anfügen. Und zwar, warum heißt das denn Capoeira 10? Woher kommt diese 10 und nicht 20, 30 oder so? Das kommt daher, einmal die Noten im Brasilianischen. Die 1 bei uns ist die 10 in Brasilien. Das heißt, alles, was die 10 hat, ist besonders gut und hervorragend. Und das Gleiche gilt, dazu kommt noch, dass er 10 Jahre in Deutschland war, damals, als er eben das erste Event Capoeira 10 gemacht hat. Also ein besonders gutes, schönes Capoeira-Treffen, bereits ne, nach den ersten 10 Jahren, die er hier in Deutschland ist, wurde das initiiert. Ja, Was wäre Radio Mama Terra ohne Tipps und Termine? Wie üblich kommen Sie jetzt zum Ende der Sendung. Ist ja schon leider gekommen, das Ende. Und zwar wird eingeladen am 11. Mai in der Cabo Lounge. Dort wird das Buch Texto con Textos noch einmal wieder vorgestellt. Und die Literaten dieses Buches heißen Flavio Nascimento, Jorge Watuzzi und Fernando Moreira. Sim, agora vem os próximos tips de culturais da cultura brasileira aqui em Hamburgo e vai ter uma abertura, uma leitura do novo livro dos três escritores Flávio Nascimento, Jorge Watuzzi e Fernando Moreira, e eles vão apresentar o conjunto deles que se chama Textos com Textos. Isso vai ser no dia 11 de maio, na Cabo Lounge. Isso é na Münzstraße, Nummer 11. Und perto 11. Isso, exatamente. Obrigada. Und für heute Abend noch ein Tipp. Die Gruppe Favelado und Band spielt in der Bar 227. Sim, hoje à noite a banda Favelado vai tocar no Bar 227, que fica na... Max Brauer ali 227 em frente da Astra-Stube. Sternbrücke. Sternbrücke. A famosa Sternbrücke. Wir kommen schon fast zum Ende und ich möchte gerne noch ein Stück von Maestre Maurin einspielen. Und zwar heißt das Donna. Nein. O Trincore. O Trincore. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei den Studiogästen, bei Joao, bei Thor und bei Maurão. Und natürlich auch bei Beke von Gafeira Universal. Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, dass ich wieder einmal hier sein durfte und eben ein neues Event vorstellen durfte, was am 19.05. in der Fabrik stattfindet. Mehr Infos findet ihr auf der Facebook-Seite Gafeira Universal geschrieben oder auf unserer Website. Da findet ihr nochmal Porträts zu den Bands, Links, genau. Schön immer like. I like it. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr gekommen seid. Und ja, ich bin wirklich richtig gespannt auf den 19. Mai und werde natürlich noch ordentlich Werbung machen. Natürlich ihr auch. Okay. Estaremos preparados esperando por vocês, por toda a galera, comunidade brasileira, sem dúvida, e toda nossos amigos e nossa comunidade hamburguense também. Muito obrigado por estar aqui também. Mestre Morão, você quer falar? Eu quero agradecer a oportunidade também de estar presente aqui para divulgar o nosso CD, estar aqui com meu amigo Joel, Beck, conhecendo o trabalho do Thor também. Uma honra, um prazer, muito obrigado. Thor, doch. Ja, ich will mich natürlich auch bedanken und kommt auf jeden Fall zum 19.05. zu dem Konzert. Wer woanders ist, ist am falschen Ort. Also auf jeden Fall dahin gehen, das wird richtig fresh. Okay? Das würde ich auch sagen. Packt euch Tanzschuhe. Das wird fett. Das wird, wir haben über den Preis noch nicht gesprochen. Ach ist Preis. So, ist, Preis. Preis, vamos falar do preço? É, o preço é muito barato, sim, eu acho. Okay, muito barato. 19 euros e com certeza... Vamos, R$19,50. É. E com certeza vamos ter algumas promoções aí. O pessoal que está ligado ao Gafieira Universal e ao nosso Facebook, vamos ter algumas promoções aí, né? Uma promoção. Vamos dizer o preço ainda não, mas vai ser uma boa promoção. E o Fabrique, todo mundo conhece, é uma casa de muito nome já aqui em Hamburgo. Né? Já passaram lá muitos artistas e vocês vão ter 3 artistas, 3 DJs e muitas surpresas ainda. É. Also, ja, klickt euch auf unsere Facebook-Seite Gafieira Universal. Dort werdet ihr jetzt in der kommenden Woche noch einige interessante Hinweise finden zu dem Konzert und wahrscheinlich werdet ihr auch noch was gewinnen können. Klickt euch mal rein und ja, Joel sagt dann nochmal eben, wir freuen uns alle sehr, dass wir in der Fabrik auch sein können, was ein Haus der interkulturellen Musik ist und es wird richtig schön werden. Jetzt müssen wir leider schnell runterrattern, weil die nächste Radiosendung gleich kommt. Ja, ein paar Minuten haben wir noch, aber ich spiele schon mal ein bisschen Musik ein. Tschüss! Ciao! Bis zum nächsten Mal! Yeah. história que a gente sabe, né? Quem não chora não mama. Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Mittwoch, den 9. Mai. Das afrikanisch-deutsche Kulturmagazin Edikampfo Radio geht um 20 Uhr auf Sendung. Hamburg Rootboy Broadcast sendet Aktuelles aus der Ska, Rocksteady, Reggae und Dancehall-Szene ab 21 Uhr. Um 22 Uhr geht Art Dangereux auf Sendung. Aus Anlass der Fußball-Europameisterschaft geht es um das Thema Fußball und Prostitution. Ab 23 Uhr hört ihr Backspin FM. Heute Abend wird über das zweite Soloalbum von Roger gesprochen. Er ist der Sänger der Rapband Blumentopf. Tide 96.0. Immer anders.